Abschnitt 9 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 3. Das Schneeschuhlaufen, die Entwicklung und die Geschichte dieser Kunst. Teil 4. Nicht bei allen Holzsorten ballt der Schnee gleich leicht. Die fettigeren pflegen in dieser Beziehung die besten zu sein. So wird zum Beispiel das Fichtenholz als vorzüglich angesehen. Am zweckmäßigsten auf Schnee, der die Neigung zum Ballen hat, sind und bleiben, wie bereits erwähnt, die Ahndra. Sie haben indessen den Nachteil, dass das Fell bei Tauwetter die Nässe anzieht und sie schwerer macht. Auch auf frisch gefallenem Schnee gleitet er sich nicht leicht. Er pflegt, selbst wenn er bei Kälte fällt, Neigung zum Hängenbleiben zu haben. Dasselbe ist auch der Fall beim Schneetreiben. Der Schnee wird gewöhnlich, nachdem er dem Winde eine Weile ausgesetzt war, fein wie Staub. Er ballt sich fest zusammen und fühlt sich beim Gehen zäh wie Tuch an. Besonders ist dies der Fall, wenn der Schnee bei starker Kälte gefallen ist und seither keinem Tauwetter ausgesetzt war, denn er ist dann schon von vornherein sehr fein. Solchen Schnee, und zwar von der zähesten Art, hatten wir fast die ganze Zeit hindurch auf dem Inlandseis in Grönland. Es ist selbstverständlich, dass der Schnee, wenn man leicht darüber hingleiten soll, nicht allein glatt, sondern auch einigermaßen fest sein muss, sodass die Ski nicht zu tief einsinken. Als guter Schnee ist deswegen derjenige zu betrachten, der bei Tauwetter fällt, zusammensinkt und darauf scharfer Kälte ausgesetzt ist. Noch besser ist es, wenn der Schnee erst dem Tauwetter und dann der Kälte ausgesetzt war, sodass sich eine feste Kruste bilden konnte. Fällt dann eine ganz dünne, ungefähr einige Zentimeter dicke Schicht losen, guten Schnees oder noch besser reif, so wird es eine Skibahn ersten Ranges. Die Ski gleiten ganz erstaunlich leicht und selbst bei der schwächsten Abschrägung geht es ganz von selber abwärts. Eine glatte, harte Kruste ohne Schnee darauf ist insofern gut, als es sich leicht darüber hinweggleiten lässt. Ist die Kruste aber zu hart, so haben die Ski keinen Halt und schleudern, falls sie nicht eigens für diesen Zweck eingerichtet sind, leicht hin und her. Bei unebenem Terrain ist es deswegen bei solcher Bahn schwer, das Gleichgewicht zu behalten. Umso mehr, als man gewöhnlich in fliegender Fahrt dahinsaust. Das Skilaufen ist nicht immer ohne Gefahr. Und derjenige, der sich zum Beispiel bei mit glatter Kruste überzogenem Schnee über steile Abhänge in unbekannten, unebenen Gegenden dahin bewegt, muss die vollkommene Herrschaft über seine Ski haben. Denn sonst könnte es ihm ergehen, wie es in einer alten Beschreibung heißt. Zitat: Falls er fällt, kann es ihm leicht passieren, dass er Arm und Beine bricht. Zitat Ende. Fußnote: Smith, Beschreibung über Trysilt und so weiter, Kapitel 9, Seite 13. Topografisches Journal für Norwegen, Band 6, Christiana, 1797 bis 98. Ende der Fußnote. Es ist indessen zu bewundern, wie wenig Unglücksfälle sich im Ganzen aufs Ski ereignen, und insofern ist es ganz richtig, wenn es in derselben Beschreibung weiter heißt, Zitat: Zum Glück für den Burschen pflegt in solchem Fall ein geringeres Unglück einzutreten, seine Ski zerbrechen, was ebenso schnell geschieht, als wie ein Pfeifenrohr zerbricht. Ich bin oft Augenzeuge eines solchen Vorgangs gewesen. Zitat Ende. Völlig so oft, wie es hier nach erscheinen mag, zerbrechen die Ski nun freilich nicht. Für einen tüchtigen Skiläufer, der gute Ski hat, gehört es zu den Ausnahmen, dass so etwas geschieht. Ein zerbrochener Ski fern von Menschen auf tiefem Schnee kann übrigens unangenehm genug sein, obwohl man deswegen nicht ratlos ist. Eins der Stücke wird, so gut es eben geht, hergerichtet und an den Fuß geschnallt und dann geht es darauf weiter vorwärts. Dass ein kühner Schneeschuhläufer bei Ausübung seiner Kunst stets ein wenig wagt, das macht diesen Sport nur umso anziehender. Es erhöht die Spannung und trägt dazu bei, den Willen zu stehlen und die männliche Kraft zu entwickeln. In den allerletzten Jahren hat das Schneeschuhlaufen in Norwegen einen gewaltigen Aufschwung genommen. Es ist in der Beziehung ein ganz neuer Geist in das norwegische Volk gefahren. Dies haben wir im Wesentlichen den öffentlichen Skiversammlungen zu verdanken, namentlich denen in Christiana, wo die Telemarker sich einstellten und die jungen Städter durch ihre Überlegenheit in Erstaunen setzten und wo diese ihnen ihre Kunstgriffe absahen und sie gar bald zu übertreffen lernten. Derjenige, der diese mächtige Bewegung Schritt für Schritt mit durchgemacht hat, der sich erinnert, wie öde und leer es noch vor 12 Jahren auf den Skihügeln vor der Stadt war, und der sieht, wie es jetzt im Winter überall von jungen und alten, männlichen und weiblichen Schneeschuhläufern wimmelt, kann sich nur über dies gesunde, frische Leben freuen. Bis ganz vor kurzem war der Stab den Skiläufern fast ebenso unentbehrlich wie die Ski selber. Auf ihm ritt er den Berg hinab, wenn die Geschwindigkeit zu groß wurde. Zu ihm nahm er in jeder schwierigen Lage seine Zuflucht. Er war sein einziger Tröster in jeglicher Not. Dadurch erhielt freilich der Läufer eine gezwungene, hinten überliegende Stellung, ohne die eigentliche Herrschaft über die Ski zu erlangen oder sich auf seine eigenen Beine zu verlassen. Dann aber entwickelte sich, besonders oben in Telemarken, eine neue Richtung. Die jungen Burschen aus Telemarken zeigten uns, dass man, wenn man nur die gründliche Herrschaft über die Ski besitzt, weit größere Schwierigkeiten überwinden kann, ganz abgesehen davon, dass die Haltung sicher und frei wird, indem man den Körper anspannt und sich auf die Kraft der eigenen Beine statt auf den Stab verlässt. Es sind noch nicht viele Jahre verflossen, seit diese neue Methode sich geltend machte, und doch hat sie schon eine ganze Umwälzung in unserer Skiwelt hervorgerufen. Gleichzeitig damit machte die Kunst des Luftsprunges ganz erstaunliche Fortschritte. Diese Kunst, die bei dem sportsmäßigen Skilaufen stets als Hauptsache betrachtet wurde, hat keine weitere praktische Bedeutung, denn niemand sucht Schneeschanzen auf oder macht lange Luftreisen, wenn er weite Strecken zurückzulegen hat und seine Ski allen Ernstes gebraucht. Da sucht man dergleichen Schwierigkeiten zu umgehen. Diese Luftsprünge können völlig als Spiel betrachtet werden, aber sie sind ein nützliches Spiel, denn nichts verleiht dem Körper in dem Maße die Herrschaft über sich selbst, nichts gibt uns eine solche Sicherheit, einen solchen Mut und eine solche Herrschaft über die Ski als das Springen. Will man den Luftsprung ausführen, so sucht man Schneeschanzen auf, die entweder von der Natur gebildet oder aus Schnee aufgeschaufelt sind und über die hinweg man in sausender Fahrt längere oder kürzere Luftreisen machen kann. Man verlängert den Sprung häufig, indem man auf der Kante der Schneeschanze den Anlauf nimmt. Auf diese Weise kann man 20 bis 25 Meter durch die Luft schweben. Ja, es gibt Skiläufer, die noch viel weiter zu springen vermögen. Man erzählt von einem bekannten Skiläufer aus Telemarken, Sondre Auersen Nordheim, dass er 30 Meter von einem Felsblock hinabsprang und auf beiden Füßen stehend unten ankam. Der lotrechte Fall ist bei solchen Luftsprüngen nicht unbedeutend. 8 bis 12 Meter sind die durchschnittliche Höhe, also ungefähr gleichbedeutend mit einem Fall aus der 3. Etage eines gewöhnlichen Gebäudes. Während der Segelfahrt durch die Luft halten sich einige gerade wie eine Kerze, während andere die Beine unter sich ziehen. Man pflegt, wenn man unten anlangt, das rechte Bein vor das linke zu schieben und sinkt einen Augenblick in das linke Knie, indem man mit fliegender Fahrt weitersaust. Gerade der Umstand, dass man die Fahrt so lange beibehält, macht im Verein mit der Weichheit des Schnees solche Sprünge möglich. Dass viele nach der Luftreise fallen, ist kein Wunder, und wenn man sie die Hügel hinabrollen sieht, Arme, Beine und Ski durcheinander wirbelnd, in eine Wolke von Schnee gehüllt, da wird jeder, der es nicht selbst versucht hat, fest überzeugt sein, dass der kühne Skiläufer mindestens Arm und Beine gebrochen hat. Und doch kommt ein wirklicher Unglücksfall nur äußerst selten vor. Zu sehen, wie ein tüchtiger Skiläufer seine Luftsprünge ausführt, das ist eins der stolzesten Schauspiele, welche diese Erde uns zu bieten vermag. Wenn man sieht, wie er frisch und keck den Berg hinabgesaust kommt, wie er sich wenige Schritte vor dem Sprung zusammenduckt, auf der Sprungkante den Anlauf nimmt und, hui, wie eine Möwe durch die Luft dahinschwebt, bis er 20 bis 25 Meter weiter abwärts die Erde berührt und in einer Schneewolke weitersaust, dadurch zittert es den Körper vor Freude und Begeisterung. Und einen solchen Anblick kann man im Winter bei guter Skibahn täglich haben. In Sonderheit aber bei den großen Skiversammlungen. Schon Olaus Magni erwähnt, dass man im 16. Jahrhundert, Zitat, des Sports wegen auf Ski weiterläuft, wetteifernd, wer der Erste sein wird, gleich wie der Läufer beim gewöhnlichen Wettlauf, die um Prämien laufen. Zitat Ende. Diese Wettrennen sind seit dem Jahre 1862 in den südlichen Gebirgsgegenden regelmäßig wieder eingeführt. Die tüchtigsten Skiläufer des Landes treffen hier zusammen und kämpfen um den ersten Preis. Der eine segelt noch eleganter durch die Luft dahin wie der andere, während die Zuschauer in atemloser Spannung warten, bis sie unten anlangen. Stehen sie auf ihren Füßen, so werden sie mit endlosem Jubel begrüßt, während der Unglückliche, welcher fällt, ein schallendes Hohngelächter über sich ergehen lassen muss. Wer ein solches Wettrennen auf dem Husebyberge bei Christiana mitgemacht hat, der vergisst den Anblick nie wieder. Um aber völlig Herr über seine Ski zu sein, muss man noch etwas mehr verstehen, als nur auf ihnen zu springen. Man muss imstande sein, sie, sobald es erforderlich ist, nach beiden Seiten zu schwingen, sie ganz quer hinzustellen und vor jedem unerwarteten Hindernis Halt zu machen. Kann man das nicht, da ist man stets in Gefahr, gegen Bäume und Erhöhungen im Terrain anzurennen, ja in unbekannte Abgründe hinabzustürzen. Deswegen wird dies alles bei den jährlichen Zusammenkünften geübt. Und auch hierin sind die Bewohner von Telemarken die Lehrmeister der neueren Zeit. Sie in voller Fahrt daherkommen, dann plötzlich die Ski mit einer schnellen Wendung querwerfen und Halt machen sehen, das ist vielleicht ein beinahe so stolzer Anblick, als wenn man sie durch die Luft dahinfliegen sieht. Die Ski sind vor allen Dingen ein Mittel zum Vorwärtsgelangen und deshalb ist und bleibt auch die Geschwindigkeit, mit welcher der Skiläufer seinen Weg über ein ungebahntes Feld nehmen kann, der wichtigste Teil des Skilaufens. Obwohl der Sprung die größte Bewunderung bei den Zuschauern erregt, so wird mit Fug und Recht bei unseren jährlichen Skiversammlungen dem Fernlauf die größte Bedeutung beigelegt. Mancher glaubt, dass es nur darauf ankommt, Stärke und Widerstandskraft zu besitzen, um schnell lange Strecken auf Ski zurücklegen zu können, aber dies ist ein Irrtum. Es kommt in ebenso hohem Grade darauf an, dass man mit dem Gebrauch der Ski vertraut ist. Am besten ist es, wenn man von Kindheit an Übung im Laufen hat, so dass man mit so wenig Schwierigkeit wie möglich vorwärts gleitet. Durch lange Übung, besonders in der Kindheit, werden auch die Muskeln und derjenige Teil des Nervensystems, der bei der Führung der Ski hauptsächlich in Anwendung gelangt, stärker entwickelt. Was die Gewohnheit macht, ist leicht zu verstehen, wenn man einen geübten und einen ungeübten Skiläufer nebeneinander sieht. Der Geübte gleitet dahin, als wenn das Ganze ein Kinderspiel wäre, während der Ungeübte mit dem ganzen Körper arbeitet und eine ganze Menge Muskelkraft vergeudet, um die nötige Bewegung zu erzielen. Man wird aus dem Grunde äußerst selten sehen, dass Leute, die erst im späteren Alter die Benutzung der Ski erlernen, sichere und ausdauernde Skiläufer werden. Bei wenig Dingen trifft deswegen die Bedeutung des Sprichwortes »Guter Haken krümmt sich früh« mehr zu als bei diesem Sport. Das ganze Körpersystem muss am liebsten damit aufwachsen. Man darf aber hieraus nicht schließen, dass das Skilaufen eine einseitige Ausbildung zur Folge hat. Im Gegenteil, wohl nichts entwickelt den Körper gesunder und harmonischer. Nicht allein die Beine, sondern auch der Oberkörper und die Arme werden in Mitleidenschaft gezogen. Die Letzteren erhalten eine gesunde Bewegung durch die Benutzung des Stabes während des Laufens, besonders wenn man einen solchen in jeder Hand hat, so wie es in einigen Gegenden von Lappland Sitte ist und wie es auch in letzter Zeit bei schnellem Laufen in Norwegen in Anwendung gelangte. Auf der Wanderung über das grönländische Inlandseis bedienten auch wir uns zweier Stäbe. Es ist unmöglich, eine Norm für die Geschwindigkeit aufzustellen, zu der ein tüchtiger und ausdauernder Skiläufer es bringen kann, da dies hauptsächlich von dem Terrain und von der Beschaffenheit des Schnees abhängt. Auf guter Bahn und bei einigermaßen günstigem Terrain kann man jedoch annehmen, dass er täglich ungefähr 100 Kilometer zurückzulegen vermag. Der längste Distanzlauf, der in Norwegen abgehalten wurde, fand im Februar 1888 bei Christiania statt. Die Bahn war 50 Kilometer lang und ging größtenteils über hügeliges, unebenes Waldterrain. Unterwegs waren viele Hindernisse verschiedenster Art aufgestellt, um die Tüchtigkeit der Skiläufer zu erproben. Der Sieger legte die Bahn in 4 Stunden 26 Minuten zurück. Der längste Distanzlauf auf Schneeschuhen, der überhaupt bekannt ist, wurde auf Veranlassung der Freiherren Dickson und Nordenskjöld am 3. und 4. April 1884 in Jokkmokk im nördlichen Schweden abgehalten. Den ersten Preis errang der Lappe Tuorda, 37 Jahre alt, der Nordenskjöld auf seiner Reise über das grönländische Inlandseis begleitet hatte. Er legte nach Angabe der Preisrichter 220 Kilometer in 21 Stunden 22 Minuten zurück. Der zweite, ebenfalls ein Lappe, 40 Jahre alt, kam 5 Minuten später an und von den 6 Männern, von denen 5 Lappen waren, kam der letzte 46 Minuten später als der erste an. Die Bahn war beinahe eben und führte zum größten Teil über eisbedeckte Seen. Folglich muss sie sehr leicht gewesen sein, wie auch die Beschaffenheit des Schnees sehr günstig gewesen sein muss. Bei früheren arktischen Expeditionen sind merkwürdigerweise die Ski nur selten oder gar nicht zur Anwendung gelangt. Auf dem grönländischen Inlandseis sind sie nur von sehr wenigen Expeditionen benutzt worden. Schon im Jahre 1728 wurde sonderbarerweise der Gedanke in Dänemark rege, dass, wenn das Innere Grönlands untersucht werden sollte, dies nur auf Schneeschuhen geschehen könne. Zitat: Indem einige junge, kecke norwegische Leute, die daran gewöhnt waren, im Winter auf Ski in den Bergen zu jagen, einen guten Teil des Landes nach allen Richtungen hin erforschen konnten. Zitat Ende. Dieser Gedanke wurde jedoch von den Dänen niemals zur Ausführung gebracht. In den Nachrichten von Island, Grönland und Davisstraße von Johan Andersson, in Klammern Hamburg 1746, wird unter anderem erzählt, dass ein Schiffer es auf alle Weise versucht habe, in das grönländische Inlandseis einzudringen, Zitat, sogar mit den langen Fußbrettern, deren sich bekanntlich die Lappen und andere bei ihren Winterzügen bedienen, doch hat er nicht weit ins Land hinein gelangen können, und nachdem er einen seiner Begleiter verloren hatte, der sich zu weit vorwagte und vor ihren Augen versank, so dass sie wohl seine Schreie und Klagen hörten, ihm aber nicht zu Hilfe kommen konnten, hat er ohne diesen Menschen und ohne die Hoffnung, jemals weiter vordringen zu können, umkehren müssen. Zitat Ende. 1878 nahm die dänische Expedition unter Kapitän Jensen Ski mit, benutzte sie aber nicht. Jensen berichtet, dass sie dagegen gute Dienste als Feuerungsmaterial taten. Ski wurden ferner von zwei Lappen benutzt, die Nordenskjöld im Jahre 1883 begleiteten, sowie von Piri und Maigard im Jahre 1886. Zum Schluss will ich hier noch die Schneeschuhe beschreiben, die wir auf unserer Expedition verwendeten. Sie gehörten eigentlich keiner bestimmten norwegischen Form an, sondern waren so gemacht, wie ich sie für Schneefelder von der Beschaffenheit, wie wir sie im Innern Grönlands vorzufinden glaubten, am passendsten hielt. Wir hatten im Ganzen 9 Paar bei uns. 2 waren von Eichenholz, während die übrigen aus Birkenholz verfertigt waren. Die Eichenski hatten eine Länge von 2,30 Meter. Die Breite betrug vorn bei der Biegung 9,2 Zentimeter, von der Mitte bis nach hinten dagegen 8 Zentimeter. Auf der Oberfläche der Ski lief der Länge nach sowohl vorn wie hinter der Fußplatte eine Leiste entlang, wodurch sie die nötige Steifheit erhielten, ohne dadurch zu dick oder zu schwer zu werden. An den oberen Seitenrändern waren sie ein Stück vor und hinter dem Zehenriemen ein wenig eingeschnitten, so dass dieser nicht zu sehr vorstand und die Fahrt hinderte. Auf der unteren Fläche hatten sie 3 schmale Längsrillen. Ungefähr dieselbe Form und dieselbe Dimensionen hatten auch die 7 Paar Birkenski. Durch Unachtsamkeit des Verfertigers wurden sie indessen ein wenig schmäler in der Biegung, indem sie hier dieselbe Breite hatten wie weiter nach hinten zu. Infolgedessen tragen die Vorderenden der Ski nicht so gut über den Schnee, wirken mehr wie ein Schneepflug und erschweren den Gang. Leider erhielten wir die Ski so kurz vor unserer Abreise, dass uns keine Zeit blieb, neu anfertigen zu lassen. Diese Birkenski waren auf der unteren Fläche mit ganz dünnen Stahlplatten belegt, die unter dem Fuße eine Öffnung hatten, 88 cm lang und 5,3 cm breit, in welche ein Stück Fell von einem Elentierfuße eingefügt war. Ich hatte diese Stahlplatten an den Ski befestigen lassen, weil ich viel feuchten und körnigen Schnee zu finden erwartete, auf dem gewöhnliche, hölzerne Ski nicht gleiten. Durch Einfügen des Felles wollte ich bewirken, dass die Ski trotz der glatten Stahlschiene nicht zurücklitten. Wir trafen indes keinen solchen Schnee an und hätten uns diese Vorkehrung ersparen können. Die beiden Paar Eichenski erwiesen sich als sehr zweckmäßig und für künftige Expeditionen, glaube ich, ausschließlich solche empfehlen zu können. Die Befestigung der Ski war äußerst einfach und bestand nur aus einem Zehenband von dickem, steifem Leder und einem verhältnismäßig breiten Fersenriemen, der zu beiden Seiten ganz unten am Ski an das Zehenband befestigt war. Eine steife Befestigung, etwa von Weiden oder spanischem Rohr, wie es in Norwegen allgemein gebräuchlich ist, um bergab zu fahren oder zu springen, eignet sich meiner Meinung nach zu langen Wanderungen durchaus nicht. Sie ist durchaus nicht erforderlich, um dem Träger die Herrschaft über die Ski zu verleihen, und sie ermüdet und hindert den Fuß weit mehr als eine weichere, geschmeidigere Befestigung durch Leder. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei großen Entfernungen umso weniger ermüdet, je weniger man die Befestigung fühlt. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi Dessorosslo, September 24.